Wenn wir gestorben und zur Erde geworden sind, wie sollten wir dann wirklich wieder auferstehen? Das ist doch eine weit entfernte Rückkehr.